schwebten wir auf lila Wolken. Es war Liebe und Musik, ich werde dir für immer folgen. Tauchen ab in diesen Sound. Love is all around.